blauer, super billig, ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher Hermannplatz an Radio Apogee. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein wunderschönes, weißes Klappfahrrad, das hier an den Zaun angekettet war, aber irgendwie hat das Schloss nicht gehalten, das ist auseinandergebrochen. Es hat ein plattes Hinterrad und einen interessanten Lenker. Es geht so ein bisschen Richtung Easy Rider, aber auch nicht wirklich. Ja, und zur weiteren Ausstattung gehört ein bunter Aufkleber mit der Aufschrift Sing mit Yale Ilaya Ya Halabi Ya Rasu. Ich kann das nicht so gut mitsingen, aber wunderbar. Und ja, außer groben Sturm auf dem Hermannplatz keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.